Blockchain im Startup. Gründer im eigenen Startup-Unternehmen zu sein, ist der Traum vieler Menschen. Vielleicht auch der deinige. Sehen wir uns den funktionellen Ablauf an, wenn du dein eigenes Startup in diesem Bereich gründen möchtest. Zuallererst die Lösung. Alles beginnt mit der optimalen Lösung für ein real existierendes Problem. Kein Hype, keine Farce, sondern etwas, das Menschen oder Maschinen wirklich nutzen würden. Du wirst recht schnell merken, dass die reinen Ideen ziemlich wertlos sind. Allein in diesem Buch spreche ich von über 100 Anwendungsmöglichkeiten. Wenn du nur eine einzige davon umzusetzen schaffst, kannst du für Millionen Menschen einen Nutzen schaffen und theoretisch Milliarden verdienen. Zweitens das Team. Ein gutes Blockchain-Startup-Team besteht aus den drei Hs: dem Hacker, dem Hipster und dem Hustler. Der Hacker kann programmieren, der Hipster ist der Designer, der Hustler kümmert sich um Partnerschaften und ums Marketing. Manchmal decken auch nur zwei Personen die drei Hs ab. Ich habe es aber noch nie erlebt, dass eine Person alle Hs in sich vereint. Du brauchst also immer einen oder mehrere Partner. Diese musst du womöglich erst suchen. Und das kann ein wenig dauern. Einfach nicht aufgeben. Nachdem du dein Core-Team hast, das meist eher aus Generalisten besteht, musst du, so schnell du kannst, Spezialisten einstellen, welche sich ganz besonders gut in einem kleinen Bereich auskennen. Je erfahrener und besser diese in ihrem jeweiligen Spezialgebiet sind, desto höher deine Erfolgschance. Dafür brauchst du Geld. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Drittens, die Finanzierung. Gerade im Blockchain-Bereich wirst du dich am Anfang schwer tun, dein Produkt direkt an Kunden zu verkaufen. In den meisten Fällen dauert eine Entwicklung ein paar Jahre, bis sie Umsätze einbringt. Du wirst also lernen müssen, Gelder aufzutreiben. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten und ein paar möchte ich dir vorstellen. Ein wichtiger Punkt vorab. Ein guter Investor wird einzig und alleine in das Team und nicht unbedingt in die Idee selbst investieren. Eine gute Idee mit einem schlechten Team ist zum Scheitern verurteilt. Ein gutes Team kann aus allem Gold machen. Investitionsmöglichkeit A, Angels bzw. die drei Fs, Friends, Family and Fools. Dies sind Leute, die mit ihrem eigenen Geld in einem ganz frühen Stadium in ein Unternehmen investieren. Meist handelt es sich um Summen von 25.000 bis 50.000 Euro. Du findest solche Angels auch auf LinkedIn, Meetups und anderen Events. Auch ich investiere als Angel. Und wenn du glaubst, dass du ein gutes Team mit allen drei Hs hast und ein Blockchain-Problem angehen willst, kontaktiere uns doch mit deinem Pitch-Deck unter team@i-unlimited.com. Wichtig, kontaktiere uns nicht, wenn dir eines der drei Hs fehlt. Wir investieren nicht in Ideen, sondern lediglich in Teams. Investitionsmöglichkeit B, Venture Capitalists und Fonds. Diese Geldgeber investieren das Geld anderer Leute berufsmäßig in aussichtsreiche Geschäftsmodelle. Es handelt sich im Anfangsstadium eines Startups meist um Summen von 50.000 bis 1 Million Euro. Venture Capitalists findest du im Internet. Achte jedoch auf jeden Fall darauf, dass sie auch seriös sind. Option C, Crowdfunding oder Initial Coin Offerings. Diese werden wir später noch im Detail besprechen. Ich kann dir jedoch auf jeden Fall empfehlen, zuerst Angels oder Venture Capitalists an Bord zu holen, um genug Kapital und Mentoren für eine ICO zu haben. Der nächste Schritt, viertens, ist das Rechtliche. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, was bei Verträgen, Strukturen und Abmachungen alles wichtig ist. Vielleicht mache ich das auch einmal, doch hier einfach nur so viel. Halte am Anfang des Startups die wichtigsten Dinge so klar und einfach wie möglich fest und verliere dich erst deutlich später im Detail. Sonst kostet das unnötig Nerven, Zeit und Geld. Mein allererster Vertrag mit Tobi und Paul, meinen Co-Foundern, beinhaltete lediglich die Prozentaufteilung und die unterschiedlichen Rollen. 10x war damals nichts wert. Warum also unnötig Zeit verlieren? Erst später haben wir ein knapp 100-seitiges Shareholder Agreement aufgesetzt. Der fünfte Schritt, das Tun. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Versteife dich nicht auf eine einzige Idee, sondern versuche, Ergebnisse zu erzielen. Bleib flexibel bei deiner Herangehensweise und versuche, so schnell es geht, zu einem MVP, dem Minimal Viable Prototype oder Product, zu kommen. Sprich zu einer ersten Ausführung deiner Idee. Vielleicht wird es noch ein theoretisches Konzept sein, das ist egal. Denn nur bei Umsetzung wirst du Kunden, Investoren oder andere Teammitglieder finden. Du wirst womöglich Jahre brauchen, ohne dass irgendetwas weitergeht und dann plötzlich kommt der Erfolg über Nacht. Kündige auch nicht gleich deine Festanstellung, sondern behalte deinen Job zumindest anfangs in Teilzeit. 100-Stunden-Wochen werden hier keine Seltenheit sein. Doch darauf musst du als Jungunternehmer vorbereitet sein. Es gäbe noch so viele andere Dinge hier zu erwähnen. Und allein zu diesem Kapitel könnte ich 500 Seiten schreiben. Ich will mich hier jedoch nicht im Detail verlieren und behalte mir das lieber für ein weiteres Buch vor, das ich vielleicht später einmal angehe. Reflektiere vor einer potenziellen Unternehmensgründung wirklich, ob du nicht einem anderen Startup, das vielleicht an einer ähnlichen Idee bereits arbeitet und einige der Anfangshürden rund um Funding und anderem bereits gelöst hat, lieber beitrittst. Dabei kommt womöglich deutlich weniger Downside auf dich zu und trotzdem kannst du einiges an Upside mitnehmen. Als Serial Entrepreneur kann ich dir empfehlen, eher einem jungen Startup beizutreten, als eines selbst zu initiieren. Denn wie gesagt, viele der genannten Hürden sind bei einem bestehenden Startup im Vergleich zu einer bevorstehenden Gründung teilweise schon überwunden worden. Die möglichen Vorteile können trotzdem enorm hoch sein. Persönlich sehe ich also das Risiko-Nutzen-Verhältnis für einen sechsten Angestellten als deutlich interessanter als für einen neuen Gründer. Falls du, ähnlich wie ich, trotzdem bereit bist, die Risiken auf dich zu nehmen, dann habe ich später noch 5 Tipps für dich, um als Unternehmer auch wirklich erfolgreich zu werden. Abgesehen von einem Startup könntest du natürlich in deiner bestehenden Organisation, entweder einer Firma oder öffentlichen Einrichtung, ein Blockchain-Projekt starten, was mich zum nächsten Kapitel bringt.